Der erste Komponist heute ist Wilfried Hiller. Wir hören aus seinem Triptychon Schulamit den zweiten Teil im Garten der Liebe. In einer Aufnahme von 1993 singen Regina Klepper Sopran, Edeltraut Knabel Alt, Michael Schopper Bassbariton und der Münchner Motettenchor. Es spielt das Münchner Percussion Ensemble und das Münchner Residenzorchester. Sprecherin ist Elisabeth Woska, die Leitung hat Hans-Rudolf Zöbelei. Es weilt mir zwischen den Brüsten. Du hast mir das Herz versehrt, meine Schwester Braut. Du hast mir das Herz versehrt mit einem deiner Augen. du hast mir das Herz verseelt, deiner Drehung deines Hals geschweigt. Wie schön ist deine Miene, meine Schwester Braut, wie gut tut deine Miene mir als Wein und der Duft deiner Öle als alle und Milch sind unter deiner Zunge, dir Duft deiner Tücher ist wie des Libanon Duft. Ein verriegelter Schwester Braut, ein verriegelter Born, ein versiegelter Quell. Was dir sich entraut, ein Granatenhanist mit köstlicher Frucht, Zyperblumen mit Narden, Narden, Aloe, Kalbes und Zimt, mit allen aus und Irren. Ein Brunnen lebendigen Wassers rieselt vom Libanon her. Erwache Nord, komm Süd, wehe durch meinen Garten, Schulamit! In seinen Garten komm mein Garten, meine Schwester Braut. Ich pflückte meine Myrrhe mit meinem Balsam. Ich esse meine Wabe mit meinem meinen Wein mit meiner Milch. Ich komme zu meinem beschwöre. Ich beschwöre. Glaube ist mir mein Minna, in Engedis Wingert gelenkt. Meine Taube in den Felsen schlüften, im Verstecke des Steins. Lass mich dein Angesicht sehen. Lass mich deine Stimme hören, denn süß ist deine Stimme. Deine Wangen in Kettlein, dein Hals in Muscheln geschwingt. Goldkettlein machen wir dir, Silberklümplein beschwöre. Ist, gibt meine Narde ihren Duft. Ich bin meines Mannes. Im Garten der Liebe. Teil 2 aus dem Triptychon Schulamit von Wilfried Hiller. In einer Aufnahme von 1993 hörten wir den Münchner Motettenchor, das Münchner Percussion Ensemble und das Münchner Residenzorchester unter Leitung von Hans-Rudolf Zöbelei. Die Solisten waren Regina Klepper Sopran, Edeltraut Knabel Alt, Michael Schopper Bassbariton und Elisabeth Woska Sprecherin. Shoshanim, hebräisch für Rosen, ist der Titel des folgenden Stücks von Peter Kiesewetter. Kelvin Hawthorne an der Viola und Georg Glasl an der Zither. Thank you. Shoshanim für Viola und Zither von Peter Kiesewetter mit Kelvin Hawthorne und Georg Glasl. Arno Waschk spielt jetzt ein Klavierwerk von Eva Sindichakis. Josef Beuys und sein Schwarzer Raum. Thank you. Josef Beuys und sein Schwarzer Raum von Eva Senichakis. Mit Arno Waschk in einer Aufnahme von 2006. Hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Weiter geht es mit einem Dreigesang von Bernhard Lang. Ruth Geiersberger und Martina Koppelstädter werden an der Zither von Georg Glasl begleitet. Ruth Geiersberger, Martina Koppelstädter und Georg Glasl, 2006 im Münchner Gasteig mit einem Dreigesang von Bernhard Lang. Max Beck-Schäfers Zyklus Traumgeographie steht jetzt auf dem Programm. 7 Lieder nach Gedichten von Shalom Ben-Chorin. Die Titel Wiedersehen in München, Alle Räume werden leer und kahl, Starb denn der Mensch, Traumgeographie, Trinklied in Jerusalem, Liebeslied im Kriege und München. Der Bariton Christian Rieger, begleitet vom Orchester Jakobsplatz München, die Leitung hat Daniel Grossmann. Alten Hasses durch die Gassen, die mich vertrieben und verstoßen hat. Ich kann sie jetzt nicht mehr erfassen. Zerstört es eben geht. Das heißt, es reicht. mit gespannter Kraft. Standhalten, um das Menschenherz des Traues lächelnd leise Stimmen zwischen neuen und verlorenen Orten spann der Traum in seine Thank you. Thank you. Stadt am Rand der Berge und der See, was mich deine Kinder, deine Schrammel weisen in mir höher. Wie alt bei der Haar. Christian Rieger sang, begleitet vom Orchester Jakobsplatz München unter Leitung von Daniel Grossmann, den Liederzyklus Traumgeographie von Max Beckschäfer. Hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 jetzt neue Kinderszenen für Klavier von Frederik Schwenk. Melodie, wichtige Begebenheit, kuriose Geschichten, Träumerei, Fürchten machen, fast zu ernst und der Papa spricht. Am Klavier Andreas Guras. Der Pianist Andreas Guras spielte in dieser Einspielung von 2016 die neuen Kinderszenen von Frederik Schwenk. Letzter Programmpunkt in diesem Concerto Bavarese ist die virtuelle Videooper Donaumusik von Paida A. de Filla. Mit Michael Lenz und Ruth Geiersberger Stimme, Ulrich Müller Live Sound Editing sowie Reza Memari, Frederika Richard und Lukas Linke PC und Video. Sommerlandschaft mit Sirenen im Hintergrund. Celibidache dirigiert Rimsky-Korsakow. Karajan dirigiert Beethoven. Bernstein dirigiert was Eigenes. Boulez dirigiert Wagner. Alle vier dirigieren simultan in je einem Fernsehstudio. Jedoch nicht vor einem Orchester, sondern vor jeweils 3 bis 8 TV-Kameras. Ohne Playback oder sonst etwas. Nach Noten oder auswendig. Ihre Gestik wird live abgemischt und dem Orchester zugeleitet. Jeder Orchestermusiker kann, vor einem Monitor anstelle eines Notenpultes sitzend, einen der vier Dirigenten per Switcher anwählen. Der Musiker weiß, was die Dirigenten dirigieren, aber er weiß natürlich nicht genau, wo sie sind. Die Dirigenten haben die Aufgabe, sich per Kamera und Gestik für die Orchestermusiker attraktiv zu machen, sodass jeder Dirigent eine möglichst hohe Einschaltquote im Orchester bekommt. Da es sich ja dem einzelnen Musiker überlassen ist, jederzeit den Dirigenten und somit auch das Stück zu wechseln. Andererseits ist nur das Orchester für das klangliche Endergebnis verantwortlich. Es kann unter sich Absprachen treffen, die den Dirigenten allerdings nicht mitgeteilt werden dürfen. Die Dirigenten hören live das Orchester, sehen es aber nicht. Die Gesten der Dirigenten sollten live über Großprojektionen hinter dem Orchester projiziert werden. Der einzelne Orchestermusiker hat sich so streng wie möglich an die Gesten des von ihm angewählten Dirigenten zu halten. Er darf nicht fantasieren oder absichtlich ein anderes als eines der dirigierten Stücke spielen. Besteht Verdacht, so können und müssen die übrigen Orchestermitglieder sofort Gegenmaßnahmen, gegebenenfalls Sanktionen, durchführen. Es darf in keinem Fall Ratlosigkeit oder Heiterkeit aufkommen. Die dirigierten Stücke sind, den Anweisungen der Dirigenten entsprechend, bis zum Schluss korrekt zu interpretieren. Zwischenrufe und Heiterkeitsbekundungen im Publikum sind von den Platzanweisern mit sofortigem Platzverweis zu ahnden. Boykottbestrebungen von Dirigenten werden mit der ersatzlosen Streichung ihres Honorars, welches nicht unter 15.000 Dollar sein sollte, quittiert, sowie mit einem 3-monatigen Auftrittsverbot. Die Aufführung sollte gründlich erprobt werden. Keinesfalls dürfen die aufführenden Dirigenten aber bei den Proben dabei sein. Sie sollen durch ihre Assistenten ersetzt werden. Die Assistenten sollten ihre Meister aber nicht mimen, sondern nur auf sie vorbereiten. Nur ein Kinderspiel. Höchstens als Abfall, Verlorenes, Vergessenes. Eher liegt es neben dem Weg, höchstens als Abfall, Verlorenes, Vergessenes. Als Abfall, Verlorenes, Vergessenes. Eher liegt es auf dem Weg, als Abfall, Verlorenes, Vergessenes. Ausgaben, um ein Abenteuer zu wagen, um neue Welten zu entdecken, um einen eigenen Kampf zu führen, aus Spaß, aus Freude, aus Kampf, aus Spaß am Gewinnen und Verlieren, aus Gewinnen und am Spaß und aus Gewiss und am Kampf und aus Freude aus und an Gewiss mache ich Bilder und Plastiken, um besten entsprechen, um das, was mich jetzt sehe und zum ersten Mal wie auch Gewiss, um so frei wie möglich, um zu wachsen und zu wachsen und so kräftiger zu werden, mich besser zu verteidigen und besser angreifen zu können, um dran zu bleiben, um Gewiss, um in jeder Beziehung auch in alle Richtungen so weit wie möglich voranzukommen, um mich vor Hunger und Kälte zu schützen und so weit frei wie möglich zu versuchen und so mit der Mittel, die wir heute haben, was ich schaffe, was ich so möglich, was ich ausgabe, was ich besser verstehe und besser verstehe und besser verstehe. besser zu sehen und besser zu verstehen und besser zu verstehen und besser zu verstehen und besser die Dinge besser zu verstehen und so wurde wie möglich, um mich zu verausgaben, um dem, was ich schaffe, Die virtuelle Videooper Donaumusik von Paida A. de Filler. Unter seiner Leitung entstand diese Aufnahme 2001 in Donaueschingen. Mit Michael Lenz und Ruth Geiersberger Stimme, Ulrich Müller Live Sound Editing sowie Resa Memari, Friederika Richert und Lukas Linke PC und Video.